Sie versuchten beide als Erster zur Tür zu gelangen. Sie zerriss ihm von hinten das Hemd. Und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe.